fünftes Gebot der Kirche. Was verbietet das fünfte Gebot der Kirche? Du sollst zu den Zeiten, an denen es verboten ist, keine feierliche Hochzeit halten. Im fünften Gebot verbietet die Kirche nicht die Spende und das Ehesakrament, sondern nur die Feierlichkeit bei Hochzeiten. Vom ersten Adventssonntag bis Epiphanien, vom ersten Tag der Fastenzeit bis zur Oktave von Ostern. Ich habe schon gesagt, dass die Zeit eingeschränkt ist am Ende jeweils. Nicht bis Epiphanie, sondern bis Weihnachten einschließlich. Die geschlossene Zeit und dann bis zum Ostersonntag, glaube ich, einschließlich, oder Montag. Aber nicht mehr bis zur Oktave von Ostern bis zur Epiphanie. Das ist im Kirchenrecht. Das abgekürzt.